Hierauf erging das Wort Jahwes zum zweiten Male folgendermaßen an Jona: Auf, begib dich nach Ninive, der großen Stadt, und richte an sie die Predigt, die ich dir gebieten werde. Da machte sich Jona auf und begab sich nach Ninive, wie Jahwe befohlen hatte. Ninive aber war eine unmenschlich große Stadt, 3 Tageeisen lang. Und Jona fing an, in die Stadt hineinzugehen, 1 Tageeise weit, predigte und sprach: Noch 40 Tage, so wird Ninive zerstört. Die Leute von Ninive aber glaubten Gotte, riefen ein Fasten aus und zogen Trauergewänder an, vom größten bis zum kleinsten. Und als die Kunde davon zum Könige von Ninive drang, erhob er sich von seinem Throne, legte seinen Mantel ab und hüllte sich in ein Trauergewand, sodann setzte er sich in den Staub. Und er ließ in Ninive ausrufen und gebieten: Auf Befehl des Königs und seiner Großen wird Folgendes verordnet: Es sollen weder Menschen noch Vieh, weder Rinder noch Schafe irgendetwas genießen, sie dürfen weder weiden, noch Wasser trinken. Vielmehr sollen sie sich, sowohl Menschen als Vieh, in Trauergewänder hüllen und mit aller Macht Gott anrufen, und sollen ein jeder von seinem schlimmen Wandel ablassen und von dem Frevel, der an ihren Händen klebt. Vielleicht lenkt Gott ein und lässt sich's gereuen und lässt ab von seinem heftigen Zorn, dass wir nicht untergehen. Als nun Gott ihr Tun gewahrte, dass sie von ihrem schlimmen Wandel abließen, da ließ sich Gott das Unheil gereuen, das er ihnen angedroht hatte, und fügte es ihnen nicht zu.